Der erste Sekretär der Partei der Arbeit Koreas, Genosse Kim Jong-un, erstattete auf dem 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas den historischen Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas. Im Bericht verwies er zuerst darauf, der Zeitraum vom 6. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas bis heute war eine Zeit des in ihrer langen Geschichte beispiellos harten Kampfes sowie eine Chronik des glorreichen Sieges, wo sich eine große Umwälzung vollzogen hat. In der Berichtsperiode legte die Partei der Arbeit Koreas unter den beispiellos harten Umständen in jeder Etappe der voranschreitenden Revolution eigenschöpferische Kurse und Politiken vor, trieb gestützt auf das großartige koreanische Volk die Revolution und den Aufbau zügig voran, erzielte dadurch bei der Erfüllung der sozialistischen Sache einen glänzenden Sieg und leitete ein neues Zeitalter des Gedeihens des Vaterlandes ein. Der 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas wird ein historischer Wendepunkt dazu unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, die Partei der Arbeit Koreas weiter zu verstärken und den endgültigen Sieg beim Aufbau eines starken sozialistischen Staates und in der koreanischen Revolution zu beschleunigen. Im Teil 1, großer Sieg der Zuze-Ideologie und der Songun-Politik, unterstrich Genosse Kim Jong-un, dass durch den aufopferungsvollen Kampf der Armee und des Volkes der TVRK, die der großen Zuze-Ideologie und Songun-Politik der PDRK und der Partei unwandelbare Treue halten, beim sozialistischen Aufbau ein stolzer Sieg errungen und ein ewiges Fundament für die Vollendung der koreanischen Revolution geschaffen wurde. Weiter sprach er Folgendes. Der 6. Parteitag der PDRK war ein historischer Wendepunkt dazu, unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu der Zuze-Ideologie alle Sphären des gesellschaftlichen Lebens nach der Forderung der Zuze-Ideologie umzugestalten, dadurch die politische, militärische und wirtschaftliche Macht der koreanischen Revolution zu verstärken und die sozialistische Sache siegreich voranzubringen. Mit dem entschiedenen Willen dazu, angesichts der entstandenen ernsten Lage, die konterrevolutionäre Offensive der Imperialisten durch eine revolutionäre Offensive zu vereiteln, organisierte und führte die PDRK einen tapferen Kampf für den Schutz, die Verteidigung und Voranbringung der sozialistischen Sache. In der Zeit, wo in der sich heftig verändernden Situation der koreanische Sozialismus auf dem Weg von Zuze siegreich voranschritt, und sich eine helle Aussicht zur Wiedervereinigung des Vaterlandes öffnete, verloren die Partei und das Volk der TVRK plötzlich den Präsidenten Kim Il-sung, dem sie himmelhoch vertrauten, was die größte nationale Trauer wie ein Blitz aus heiterem Himmel bedeutete. Das Ableben vom Präsidenten Kim Il-sung war der größte Schmerz und Verlust für die PDRK und das koreanische Volk, sowie die größte Bewährungsprobe für die koreanische Revolution. In der Zeit, wo sich die Welt um das Schicksal Koreas Sorge machte und die imperialistischen Reaktionäre dummerweise von der Änderung des Kurses und dem Zusammenbruch der Staatsordnung der TVRK redeten, erklärte Genosse Kim Jong-il seinen festen Willen, die von Genossen Kim Il-sung begonnene koreanische revolutionäre Sache unveränderlich zu verteidigen, fortzusetzen und zu vollenden, auch wenn die Revolution auf Schwierigkeiten stößt, und führte die Revolution und den Aufbau getreu dem Willen des Präsidenten Kim Il-sung und nach seiner Weise klug. In der Zeit, wo eine historische Wende bei der Verwirklichung der koreanischen Revolution eingeleitet wurde und der koreanische Sozialismus auf dem von der Songun-Politik gebahnten siegreichen Weg dynamisch voranschritt, erlebten die PDRK und das koreanische Volk völlig unerwartet wiederum die größte nationale Trauer um den Genossen Kim Jong-il. Alle Parteimitglieder, Angehörigen der Volksarmee und Bürger Koreas verwandelten die Trauer in Kraft und Mut und erhoben sich im festen Zusammenschluss um das ZK der PDRK zum Kampf dafür, die Pläne und Wünsche von Kim Jong-il zu seinen Lebzeiten in die Tat umzusetzen. Der heroische Kampf der PDRK und des koreanischen Volkes dafür, trotz der beispiellosen Schwierigkeiten unter dem Banner von Zuze und Songun die sozialistische Sache siegreich voranzubringen, wird in die heilige Geschichte der PDRK und die Geschichte des Kampfes der Volksmassen für die Souveränität glänzend eingehen. Die Partei der Arbeit Koreas erzielte beim Aufbau eines starken und gedeihenden Staates stolze Erfolge. Ein stolzer Erfolg der PDRK und des koreanischen Volkes beim sozialistischen Aufbau ist es, dass sie ein politisch-ideologisch starkes Land mit einmütiger Geschlossenheit und eine unbesiegbare Militärmacht aufgebaut haben. durch die Durchsetzung der zuzeorientierten ideologischen Theorie, der revolutionären Philosophie, der einmütigen Geschlossenheit und des souveränen politischen Kurses verwandelte die Partei der Arbeit Koreas unser Land in ein würdevolles sozialistisches Land, das politisch-ideologisch stark ist. Ein außerordentlicher Erfolg der PDAK in der Berichtsperiode ist es, dass sie durch die Durchsetzung des Kurses auf Songun-Revolution und der militärischen Linie der Selbstverteidigung das Heimatland zu einer unbesiegbaren Militärmacht entwickelt hat. Unter Führung der Partei hat sich die Volksarmee zur starken Revolutionsarmee und Hauptkraft für die Verwirklichung der koreanischen Revolution entwickelt, die sich auf das konsequente einheitliche Armeeführungssystem vom Oberbefehlshaber stützt und mit dem Geist der todesmutigen Verteidigung des ZK der PDAK und dem Geist, sich als Munition und Bombe aufzuopfern, ausgerüstet ist. Und die koreanischen Volkstruppen des Innern wurden zu den der Partei treuen revolutionären Streitkräften und zum zuverlässigen Verteidiger des Vaterlandes und Volkes verstärkt und erfüllen uneingeschränkt ihre Mission und Pflicht für den Schutz des Staatsführers, der Staatsordnung und des Volkes. In der Berichtsperiode wurden auch in der Rüstungsindustrie und Wissenschaft rapide Fortschritte erzielt, die die Welt in Erstaunen setzten. In der ganzen Gesellschaft herrscht die Atmosphäre der Gewichtlegung auf die Armee und das Militärwesen und bei der Vervollständigung der Kampfbereitschaft der Zivilstreitkräfte wurde eine Wende eingeleitet. Beim Aufbau der Wirtschaft und der Kultur hat man große Fortschritte gemacht. Die Partei der Arbeit Koreas betrachtete das Volksleben als die größte staatliche Angelegenheit und setzte große Kraft für die Verbesserung des materiellen und kulturellen Lebens der Bevölkerung ein. In der TVRK wurde die revolutionäre Sache glänzend fortgesetzt. Das Hauptgeheimnis aller Siege und Erfolge der PDAK und des koreanischen Volkes bei der Durchführung der koreanischen Revolution in der Berichtsperiode besteht darin, dass sie die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il als Staatsführer hochverehrt, unter ihrer Führung gekämpft und ihre revolutionäre Sache von Generation zu Generation glänzend fortgesetzt haben. Genosse Kim Il-sung ist ein großer Führer der Partei der Arbeit Koreas und des koreanischen Volkes, der die unvergängliche Juche-Ideologie begründete und die koreanische Revolution siegreich führte. Und Genosse Kim Jong-il ist ein hervorragender Staatsführer, der durch die treue Fortsetzung der Ideologie und Sache von Kim Il-sung die Partei der Arbeit Koreas zur revolutionären Partei von Juche entwickelte und die koreanische Revolution zum Sieg führte. Die Partei der Arbeit Koreas, die unter Führung von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il einen siegreichen Weg zurücklegte, löste glänzend alle theoretisch-praktischen Fragen über die Fortsetzung der revolutionären Sache und entwickelte und setzte ihre Ideologie und Sache treu fort. Die PDAK, die jahrzehntelang siegreich voranschritt, ist eine würdevolle und ruhmreiche Partei, die hervorragende Führer hat. Die Partei der Arbeit Koreas, die die Ideologie und Führung des Führers glänzend fortsetzt, wird stets siegreich und unbesiegbar bleiben. Im Teil 2 für die Vollendung des sozialistischen Werkes betonte Genosse Kim Jong-un Folgendes. Für die Vollendung des sozialistischen Werkes und die volle Verwirklichung der Souveränität der Volksmassen ist die ganze Gesellschaft nach Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus umzugestalten. Die Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus ist die revolutionäre Fortsetzung und Vertiefung der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu Kim Il-sung-ismus, die früher Genosse Kim Jong-il vorlegte und realisierte. Durch den steten Kampf um die Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus soll man in allen Bereichen die Hinweise der Staatsführer konsequent durchsetzen und die Partei, den Staat und die Armee zu denen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il weiterentwickeln. Unsere Hauptaufgabe von heute bei der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus ist die Verwirklichung des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates. Durch die Forcierung des Aufbaus des mächtigen sozialistischen Staates, durch die Festigung der Stellung der politischen und militärischen Macht und durch die Eroberung des Gipfels des wissenschaftlich-technisch starken Landes, der Wirtschaftsnation und des starken zivilisierten Staates soll man bei der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim Il-sung-ismus, Kim Jong-il-ismus eine entscheidende Wende einleiten. Um unter dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu dem Kim-Il-Sung-ismus, Kim-Jong-ismus einen starken sozialistischen Staat erfolgreich aufzubauen, soll man die Generallinie der Partei konsequent durchsetzen, die Volksmacht zu verstärken und deren Funktion und Rolle zu erhöhen und die drei Revolutionen für Ideologie, Technik und Kulturkraft voll zu entfalten. Man soll das Banner der Bevorzugung der Entwicklung mit eigener Kraft tragen. Man hat die Kriecherei und die Angewiesenheit auf äußere Kräfte zurückzuweisen und gestützt auf eigene Kraft, Technik und Ressource im Geist des Schaffens aus eigener Kraft und im revolutionären Geist des harten Kampfes den Aufbau des starken sozialistischen Staates voranbringen und nach dem sehnlichen Wunsch der Nation das Land durch die verstärkte eigenständige Kräfte und unsere Nation selbst wieder zu vereinigen. Der wissenschaftlich-technisch starke Staat ist das wichtige Ziel, das man heute für den Aufbau des starken sozialistischen Staates zuerst zu erreichen hat. Bald sollen wir mit Fug und Recht in die Reihe der in der Wissenschaft und Technik fortgeschrittenen Länder der Welt eintreten. Um die Demokratische Volksrepublik Korea auf die Stellung der Wissenschaftsnation zu bringen, soll man Begabte wertschätzen und das ganze Volk zu wissenschaftlich-technisch Talentierten ausbilden und in der ganzen Gesellschaft die Atmosphäre der Hochschätzung der Wissenschaft und Technik herstellen. Genosse Kim Jong-un erklärte den Aufbau der Wirtschaftsnation und die Strategie für Volkswirtschaftsentwicklung. Er fuhr fort: Der Aufbau der Wirtschaftsnation ist der Hauptbereich, für den die Partei und der Staat alle Kräfte einsetzen sollen. Laut der strategischen Linie der Partei für Aufbau der Wirtschaftsnation soll man mit dem Geist der Entwicklung auf der Basis der eigenen Kraft und gestützt auf die Wissenschaft und Technik die Volkswirtschaft im hohen Niveau eigenständig, modern, wissenschaftlich und mit IT entwickeln, somit reiche und zivilisierte Lebensbedingungen für das Volk gewährleisten und die Selbstständigkeit der Volkswirtschaft allseitig verstärken. Für den erfolgreichen Aufbau der sozialistischen Wirtschaftsnation hat man die Strategie nach Stufen für die Entwicklung der Volkswirtschaftsentwicklung wissenschaftlich und realistisch zu erarbeiten und diese genau durchzusetzen. Dringend soll man die fünfjährige Strategie für staatliche Wirtschaftsentwicklung von 2016 bis 2020 durchführen. Das Ziel dieser Strategie besteht darin, die ganze Volkswirtschaft zu ankurbeln, das Gleichgewicht zwischen den Wirtschaftszweigen zu sichern und so ein Fundament für dauerhafte Förderung der Wirtschaft des Landes zu schaffen. Um eine Wende beim Aufbau der Wirtschaftsnation einzuleiten, gilt es, die Funktion des Staates als Wirtschaftsorganisator zu verstärken und eigene Wirtschaftsverwaltungsmethode auf der Grundlage der Sozialideologie allseitig zu schaffen. Man soll staatliche einheitliche Leitung und strategische Verwaltung für Wirtschaft verantwortungsvoll übernehmen und die verantwortungsvolle sozialistische Betriebsleitungsordnung richtig einhalten. Der Aufbau des starken zivilisierten Staates ist ein wichtiges Ziel des Aufbaus des sozialistischen starken Landes. Durch Förderung des Bildungswesens ist die TVRK in ein Land der Bildung und Begabten zu verwandeln. Dann ist die Arbeit des sozialistischen Gesundheitswesens voranzubringen. Der Bau der Sportnation ist eine wichtige Aufgabe bei der Errichtung des sozialistischen zivilisierten starken Landes. Es gilt, die allseitige Blütezeit der sozialistischen Literatur und Kunst zu eröffnen, in der ganzen Gesellschaft moralische Disziplinen herzustellen und moderne Basen für kulturelles Leben, die dem Antlitz des sozialistischen zivilisierten starken Landes entsprechen, noch mehr und herrlicher zu errichten. Durch Voranbringung des Aufbaus des starken sozialistischen Staates ist die koreanische Sache zu vollenden. Dafür soll man die Kraft der politisch-ideologischen und der militärischen Macht weiter festigen. Es gilt, an der Sungun-Revolutionslinie als der dauerhaften strategischen Linie festzuhalten und die Stärke der Militärmacht allseitig zu verstärken. Um gegen die langjährige und scharfe Konfrontation mit den Imperialisten den Sieg der sozialistischen Sache zu erreichen, soll man unter dem Songun-Banner unbeirrt große Kraft für die Verstärkung der Revolutionsstreitkräfte und der Wehrkraft einsetzen. Die Umgestaltung der ganzen Armee getreu dem Kim-Il-Sung-ismus, Kim-Jong-ismus ist die Generalaufgabe für den Armeeaufbau. Die Volksarmee soll die politisch-ideologische und moralische Verstärkung der Armee als zwei Pfeiler betrachten und die politische Arbeit der Partei verstärken, dadurch die ganze Armee mit der einheitlichen Ideologie der Partei ausrüsten und sie zur Avantgarde, die mit dem unbeugsamen Glauben und der moralischen Pflichttreue fest zusammengeschlossen ist, machen. Angesichts der unvernünftigen Kriegsprovokationen der USA und Südkoreas gegen die TVRK soll die Volksarmee in höchster Bereitschaft sein und im Falle der Kriegsentfesselung durch die Feinde diese erbarmungslos bestrafen und die historische Sache der Landeswiedervereinigung erfüllen. Auch für die Entwicklung der Verteidigungsindustrie ist die große Kraft einzusetzen. Im Bereich der Rüstungswissenschaft ist die selbstständige, moderne und wissenschaftliche Entwicklung der Rüstungsindustrie zu fördern. Auf dieser Basis soll man noch mehr moderne und mächtige koreanische Waffen herstellen, die fein, leicht, unbemannt und intelligent sind. Diese werden im großen Krieg für die Wiedervereinigung der Heimat den Weg für Vormarsch bahnen. Man soll in der ganzen Gesellschaft die Atmosphäre für die Achtung des Militärwesens herstellen und die Vorbereitung auf den Widerstand des ganzen Volkes treffen. Mit dem Entschluss, um jeden Preis mit den US-Imperialisten, den Erzfeinden der Koreaner, abzurechnen, soll sich das ganze Volk im Falle des Kriegsausbruches einmütig zum gesamtnationalen Widerstand für Vernichtung der Aggressoren und die Wiedervereinigung des Heimatlandes erheben. Im Teil 3 für die selbstständige Vereinigung des Vaterlandes erklärte der verehrte Genosse Kim Jong-un den Kampf der PDAK für die Vereinigung des Vaterlandes und den Erfolg in diesem Kampf. Er unterstrich, in der Berichtsperiode hielt die PDAK an der Linie des großen Genossen Kim Il-sung auf die selbstständige Vereinigung konsequent fest und brachte die Bewegung für die Vereinigung des Vaterlandes ununterbrochen voran, indem sie die Stürmanöver der Anti-Vereinigungskräfte vereitelte. Der Kampf unserer Partei für die Durchsetzung der Linie auf die Vereinigung wurde unter der energischen Leitung des großen Genossen Kim Jong-il von Generation zu Generation tatkräftig entfaltet. In diesem Verlaufe wurde ein festes Fundament für die Verwirklichung der Sache zur Vereinigung des Vaterlandes geschaffen. Die Partei der Arbeit Koreas hat die Nord-Süd-Beziehungen zu einer höheren Etappe entwickelt und ein neues Zeitalter der selbstständigen Vereinigung des Friedens und Gedeihens eingeleitet. Man soll im Einklang mit der einmütigen Bestrebung und Forderung der ganzen koreanischen Nation die Mauer der Spaltung so schnell wie möglich abreißen und sich den Weg der Vereinigung des Vaterlandes bahnen. Die nationale Souveränität ist der Hauptgeist der drei Chartas für die Vereinigung des Vaterlandes und die Lebensader der Vereinigungsbewegung. Dafür ist es erforderlich, die Frage der Vereinigung des Vaterlandes auf der Grundlage des Prinzips des nationalen Selbstbestimmungsrechts entsprechend der souveränen Forderung der Nation zu lösen, die Macht des großen nationalen Zusammenschlusses im hohen Maße zur Geltung zu bringen. Die ganze Nation soll sich für die Vereinigung des Vaterlandes ungeachtet der Unterschiede in den Ideen, Idealen und politischen Ansichten zu einem Ganzen fest zusammenschließen. Es gilt, den Frieden und die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel zu erhalten und sich um die Vereinigung in Form der Konföderation zu bemühen. Die USA müssen ihre anachronistische, feindselige Politik gegenüber der TVRK aufgeben, das Waffenstillstandsabkommen durch ein Friedensabkommen ersetzen und ihre Aggressionstruppen und Kriegsrüstungen aus Südkorea abziehen. Die südkoreanische Regierung muss unbesonnene politische und militärische Provokation und Kriegsübung völlig einstellen und der Norden und der Süden sollen gemeinsame Anstrengungen dafür unternehmen, auf die Weise der Konföderation auf der Grundlage der gesamtnationalen Vereinbarung die Vereinigung zu verwirklichen. Die Souveränität und der große Zusammenschluss der Nation, die Friedenserhaltung und die Verwirklichung der Konföderation, diese sind der Kurs der PDAK für die Wiedervereinigung des Landes durch die Durchsetzung der drei Chartas für die Vereinigung des Vaterlandes. Die dringliche Sache der Gegenwart für die selbstständige Vereinigung des Vaterlandes ist die grundlegende Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen. Der Norden und der Süden sollen einander achten und als Partner für die Landesvereinigung Hand in Hand ein neues Kapitel der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und der Bewegung für die Wiedervereinigung des Vaterlandes einleiten. Wenn der Norden und der Süden ihren Willen und ihre Kräfte vereinen, haben sie nichts in der Welt zu fürchten und können alles schaffen. Die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk werden dieses Land um jeden Preis in einen würdevollen und gedeihenden Vereinigten Staat verwandeln. Genosse Kim Jong-un hob im Teil 4 für die Souveränität der Welt hervor, die Partei der Arbeit Koreas habe in der Berichtsperiode den harten Umständen und internationalen Lage trotzend durch prinzipienfeste und aktive auswärtige Tätigkeit die Würde des Vaterlandes restlos demonstriert und die internationale Stellung und Einfluss der Republik verstärkt. All diese Erfolge seien die glänzenden Früchte der weisen Führung der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Bereich der auswärtigen Beziehungen. Er unterstrich wie folgt: Für die Verwirklichung der Souveränität der Welt sind alle Länder und Nationen das Banner des Antiimperialismus und der Souveränität hochhaltend, die Souveränität wahren und um die Verwirklichung der wahren internationalen Gerechtigkeit kämpfen. Man soll den Kampf um die Verteidigung der sozialistischen Sache und deren siegreichen Fortschritt zügig entfalten, die Bewegung der Nicht-Pachtgebundenen verstärken und weiterentwickeln. Die Parteien und Organisationen und fortschrittlichen Länder, die nach der Souveränität streben, sollen sich unter dem Banner des Antiimperialismus und der Souveränität zusammenschließen und zusammenarbeiten. Im Prinzip der Souveränität, Gleichheit und gegenseitigen Achtung soll man die kontinentale bzw. regionale Zusammenarbeit verstärken und somit eine günstige Bedingung für das Voranbringen der Sache für die Souveränität der Welt schaffen. Die Souveränität, der Frieden und die Freundschaft gelten als das konsequente Ideal der Außenpolitik der PDAK und als Grundprinzipien, die beim Aufbau für die Verwirklichung der Sache der Souveränität der Welt unverändert gehalten werden sollen. Für die Durchsetzung der souveränen Außenpolitik der Partei soll man im Bereich der auswärtigen Beziehungen den Standpunkt der Unabhängigkeit, den die großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ihr ganzes Leben lang als Leitspruch gehalten hatten, unverändert fortsetzen. Die Partei der Arbeit Koreas und die Regierung der Republik werden unabhängig davon, wie sich die Lage verändert oder wie sich die Beziehungen in der Umgebung verwandeln, auf dem festen Kurs der Souveränität, der Armeebevorzugung und des Sozialismus geradeaus vorwärts schreiten und als Verteidiger der Souveränität und Gerechtigkeit im Kampf um die Souveränität der Welt bahnbrechende Rolle spielen. Es ist entsprechend der Stellung der starken, souveränen Staates und der Atommacht in der Entwicklung der auswärtigen Beziehungen neues Kapitel zu eröffnen. Anhand der Macht von Songun soll man den Frieden und die Sicherheit der Region und Welt schützen, die strategische Linie für die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der nuklearen Streitkräfte für immer im Auge halten und die nuklearen Streitkräfte für die Selbstverteidigung qualitativ und quantitativ noch mehr verstärken, soweit die nukleare Drohung und Willkür des Imperialismus fortgesetzt werden. Solange keine aggressiven feindlichen Kräfte mit Kernwaffen unsere Souveränität verletzen, wird unsere Republik als eine verantwortungsbewusste Atommacht, wie sie schon erklärt hat, nicht als erster die Atomwaffen anwenden, ihrer Pflicht vor der Welt für nicht weiter Verbreitung der Kernwaffen aufrichtig gerecht werden und für die Denuklearisierung der Welt aktiv eintreten. Man soll mit den fortschrittlichen Ländern der Welt, die die Souveränität unserer Republik achten und uns freundschaftlich entgegenkommen, die gut nachbarlichen und freundschaftlichen Beziehungen, die Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit aktiv fördern und somit günstige internationale Umwelt für unsere Revolution schaffen. Unsere Republik wird auch mit den Ländern, die in der Vergangenheit mit uns in Feindschaft gestanden sind, die Beziehungen verbessern und normalisieren. Wenn sie die Souveränität unseres Landes achten und uns freundschaftlich entgegenkommen. Unsere Republik wird ihren internationalen Einfluss ausbauen und die auswärtigen Beziehungen initiativreich und vielseitig entwickeln. Kim Jong-un bekräftigte, die Partei der Arbeit Koreas werde nach wie vor unter dem hoch erhobenen Banner des Sozialismus, Banner des Antiimperialismus und der Souveränität mit den Völkern aller Länder, die nach der Souveränität streben, sich fest zusammenhalten und für den Sieg der Sache für die Souveränität der Welt energiegeladen kämpfen. Im Teil 5 für die Verstärkung der Partei hob Genosse Kim Jong-un folgendes. Die Partei der Arbeit Koreas ist der Organisator und Leiter aller Siege unseres Volkes und der Stab der koreanischen Revolution. Man überwand in der Berichtsperiode die Schwierigkeiten in der Revolution mutig und erreichte glänzende Siege und Erfahrungen bei der Ausführung der koreanischen Revolution. Diese sind edle Errungenschaften der weisen Führung unserer Partei und des heroischen Kampfes der Armee und Bevölkerung, die um die Partei fest zusammengeschlossen sind. Die Partei der Arbeit Koreas verstärkte sich zur großen und würdevollen Partei des Kim Il-sungismus und Kim Jong-ismus, indem sie einen neuen Bereich des Aufbaus revolutionärer Partei erschloss und führte die koreanische Revolution auf dem Weg des glänzenden Sieges. Durch Verkörperung der Idee und Theorie des Genossen Kim Jong-il für Parteiaufbau entwickelte sie sich zur wahren Partei des Führers, zur revolutionären Partei des Juche. Die PDAK wurde zur Revolutionären Partei von Juche und zur Partei des Führers und erzielte in der koreanischen Revolution außerordentliche Erfolge, was edle Frucht der originären Idee, Theorie und hervorragenden Führung des Genossen Kim Jong-il für Parteiaufbau und glänzendes Muster beim Aufbau der Revolutionären Partei ist. Um und dem Banner der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus, die schwerwiegenden Aufgaben für die Vollendung der Werke des Sozialismus und der koreanischen Revolution erfolgreich zu erfüllen, soll man die Partei der Arbeit Koreas ewig zur Partei des Kim Il-sungismus und Kim Jong-ilismus verstärken und ununterbrochen die führende Rolle der Partei erhöhen. Die Weiterentwicklung der Partei der Arbeit Koreas zur Partei des großen Führers ist die Generalaufgabe für den Aufbau unserer Partei. Man soll Genossen Kim Jong-il als den ewigen Führer der Partei der Arbeit Koreas verehren und sich für die Umgestaltung der ganzen Partei getreu dem Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus aktiv einsetzen. Entsprechend der Forderung der sich entwickelnden Revolution soll man die Arbeit für die Herstellung des einheitlichen Führungssystems der Partei weiter vertiefen. Dabei soll man den Schwerpunkt darauf legen, die politisch-ideologische Einheit und Geschlossenheit der ganzen Partei mit dem ZK der Partei als das einzige Zentrum solid zu machen. Man soll die Partei und die revolutionäre Formation stark aufbauen und ihre kämpferische Kraft allseitig verstärken. In der ideologischen Arbeit der Partei soll man eine grundlegende Wende herbeiführen und in der ideologischen Arbeit das Prinzip des einheitlichen Verwaltungssystems konsequent durchsetzen. In der gesamten Parteiarbeit soll man am Prinzip der Bevorzugung der Volksmassen richtig festhalten. Die ganze Partei muss dem großen Volk selbstlos dienen. Das ist die kämpferische Losung, die heutzutage unsere Partei hochhalten soll. Es gilt, im revolutionären Kampf und beim Aufbau die führende Rolle der Partei unablässig zu erhöhen, in der parteilichen Arbeitsmethode die überholte Schablone auszumerzen und die Arbeitsmethode des Genossen Kim Jong-il allseitig einzuführen. Die koreanische Revolution, die im Gebirge Baekdu begann, ist durch den von niemandem beschrittenen Weg weit vorangeschritten und hat den Wendepunkt in der Erfüllung der revolutionären Sache von Juche erreicht. Uns obliegt, die programmatischen Aufgaben, die der 7. Parteitag vorgelegt hat, gründlich durchzusetzen, somit den Aufbau eines starken sozialistischen Staates energisch zu forcieren und den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution schnell herbeizuführen.